Kommissärs Pass. Du entflammtest mein Herz und kochtest mir das Gehirn. Versuche nie mich zu besitzen, wenn ich ich sag, hörst du hier. Ich lieb dich wirklich sehr, aber leider nicht genug. Wir haben alles gegeben, doch nicht alles versucht. Ich hab um dich geweint, dich gehasst, dich umgebracht, die Chakren durchgeschüttelt und am Ende geht man nackt. Jetzt ist alles wieder anders, alles wieder anders. Es ist alles wieder anders, so wie es nie war. Alles wieder anders, jetzt ist alles wieder anders. Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Man weiß, was man verliert, man weiß nicht, was man gewinnt. Jetzt ist alles wieder anders, ein gebrochenes Herz ist blind. Scherenschnitte von dem Stoff, aus dem die Liebe ist. Ein paar Jahre sind vergangen und du hoffst, dass du vergisst. Jetzt ist alles wieder anders, alles wieder anders. Es ist alles wieder anders, so wie es nie war. Alles wieder anders, jetzt ist alles wieder anders. Von dir.